DNS-Verbrechen. Wenn Unruhen in Rumänien sagen kann, sollte man vorweg einmal erwähnen, dass das Ganze noch sehr undurchsichtig ist. Ich habe heute mit Bukarest mehrmals telefoniert und selbst dort wissen die Menschen nicht genau, was hinter den blutigen Krawallen der Bergarbeiter steckt. Sicher ist, dass die Kumpel bereits gestern den Rücktritt von Ministerpräsident Roman gefordert haben, dem sie vorwerfen, dass er zu schnell den Übergang zum Markt will und so viele Arbeitsplätze in der Industrie, aber auch bei den Minenarbeitern gefährdet. Dem Druck der Straße gab Roman heute Mittag nach und trat zurück. Jetzt aber, vor wenigen Stunden, behauptete er, es finde in Rumänien ein kommunistischer Putsch statt. Und aus diesem Grund müsse er weiter im Amt bleiben. Sicher ist auch, dass gestern noch der Rücktritt des Präsidenten Iliescu, einem verkappten Kommunisten, nicht oder nur vereinzelt gefordert wurde, anders heute. Da forderte plötzlich ein großer Teil der Kumpel auch den Rücktritt von Iliescu. Um genau zu sein, es scheint eine Spaltung unter den Bergarbeitern gegeben zu haben. Die eine Hälfte verhandelte mit Iliescu und zog sich daraufhin zu den Bahnhöfen zurück, um wieder in Richtung Heimat zu fahren. Das war heute. Die andere Hälfte aber blieb in Bukarest und solidarisierte sich dort mit einem Teil der Bevölkerung. Und nun fordern sie gemeinsam den Rücktritt von Iliescu. Solange er sich weigert, die Macht abzugeben, werden sie, so ihre Führer, in der rumänischen Hauptstadt bleiben. Die Armee, die die Demonstranten in ihre Schranken weisen sollte, greift eher halbherzig ein. Bislang haben die Bergarbeiter viele öffentliche Gebäude, darunter auch das Parlament, verwüstet. Interessant ist es auch, die Frage zu behandeln, was die Ursache der Unruhen ist. Zum einen ist da die miserable wirtschaftliche Lage in Rumänien. Zum anderen, so glaube ich, geht es auch um einen Machtkampf zwischen zwei Lagern in Bukarest. Das eine Lager versucht möglichst schnell den Übergang zum Markt zu meistern. Ihr wichtigster Repräsentant ist, wie ich schon sagte, Roman. Dann gibt es aber auch noch das weitaus mächtigere Lager um den Präsidenten Iliescu, das von einem schnellen Übergang zur Marktwirtschaft nichts wissen will. Was ich nun sage, ist ein wenig Spekulation, doch könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ereignisse in Bukarest auch eine Folge dieses Machtkampfes zwischen Iliescu und Roman sind. Dass es Meinungsverschiedenheiten, ja Streit zwischen den beiden gegeben hat, ist sicher. Ebenso sicher ist, dass vor gut 15 Monaten Iliescu die Bergarbeiter schon einmal zur Hilfe gerufen hat, um sie gegen die Opposition zu hetzen. Da liegt die Schlussfolgerung irgendwo nahe, dass Iliescu es diesmal wieder versucht hat, politische Gegner auf diese Art und Weise auszuschalten. Wenn das so ist, dann hat er zuerst auch einen Erfolg gehabt, in Roman trat ja zurück. Dann aber verspekulierte sich Iliescu, denn nicht alle Bergarbeiter gingen zurück zur Arbeit, die meisten blieben in der Hauptstadt und fordern nun seinen Kopf. Herr Soric, eine Frage, eine kurze Frage zum Schluss. Wo sitzen hier eigentlich jetzt die Kommunisten? In der Regierung oder sind das die Kommunisten, die auf der Straße nun gegen diese Regierung und gegen diesen Präsidenten demonstrieren? Oder sind das schon alles gar keine Kommunisten mehr? Also die Kommunisten sind auf jeden Fall noch da und sie, glaube ich, stecken auch hinter diesen Unruhen. Ich glaube, dass Iliescu sich mit ihnen mehr oder weniger verbündet hat, um gegen die Leute, die die Marktwirtschaft fordern, vorzugehen. Allerdings glaube ich, dass sie sich verspekuliert haben. Sie glaubten, die Leute, die für die freie Marktwirtschaft sind, vertreiben zu können. Und damit hat sich dann die ganze Sache. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Menschen in Bukarest sich mit den Bergarbeitern solidarisieren werden und dass es dann zu einem Flächenbrand kommt, dass also das Ganze nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden wird. Vielen Dank, Herr Soric.